Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Zahn um Zahn. Frühmorgens lag Nebel über der Stadt und niemand schien an meinen Diensten interessiert zu sein. Ich ließ meinen Telefonanschluss überprüfen und erhielt ein Dutzend Testanrufe. Offenbar funktionierte alles einwandfrei. Ich überlegte mir bereits, mich auf dem 5. Bildungsweg zum Zugbegleiter oder Politiker ausbilden zu lassen, als sich doch noch ein Klient meldete. Er hieß Morger und er wollte mich unter Tage treffen. Hier unten geht es einigermaßen. Hier braucht es viel, bis die Strahl zu mir vordringt. Sie haben eine Sonnenallergie. Nein, ich werde ferngesteuert. Sie sehen aber nicht aus wie ein Modellflugzeug. Ich bin einer von vielen. Aber einer der wenigen, der sich der Manipulation gewiss ist. Ich weiß es schon seit vielen Jahren. Haben Sie auch Plomben im Mund? Zähne und Plomben, wie es sich gehört. Dann sind Sie vielleicht auch ferngesteuert. Das kann schon sein, aber wer immer mich steuert, er ist kein guter Steuermann. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Man muss diesem Morgenrot endlich das Handwerk legen. Morgenrot ist der Mann, der Sie steuert? Ach was, er ist bloß ein Handlanger des Bösen. Die wahren Steuermänner halten sich im Hintergrund. Geheimdienste. Und was haben diese Geheimdienste mit diesem Morgenrot zu tun? Er arbeitet für Sie seit Jahren. Ich habe alles dokumentiert, aber niemand glaubt mir. Ich war bei der Polizei, bei den Medien, bei Politikern, ja sogar bei meiner Tante Hildegard. Die glaubt sonst alles, aber das glaubt sie mir nicht. Sie soll Morgenrot überführen. Und wie soll ich das anstellen? Sie sind doch Detektiv, oder? Beobachten Sie ihn, stellen Sie ihn Fallen, erwischen Sie ihn auf frischer Tat. Und wo führt er seine Schandtaten aus? In seiner Praxis. Morgenrot ist Arzt. Zahnarzt. Ach. Er implantiert den Leuten kleine Empfänger unter die Plomben. Mit diesen werden sie von den Geheimdiensten ferngesteuert. Hat Ihre Mutter zu viele Joints geraucht während der Schwangerschaft? Ach, meine Mutter ist tot. Sie hätte mir geglaubt. Der Geheimdienst hat sie getötet. Sie war eine tolle Mutter. Sie hat mir als Kind 1000 Märchen erzählt. Kein Wunder, leiden Sie jetzt unter einer blühenden Fantasie. Ich bin kein Fantast. 2000 Bar auf die Hand. So viel habe ich bei mir. Wenn Sie mehr brauchen, melden Sie sich wieder. Also gut, ich werde mich um Morgenrot kümmern. Was genau hat er Ihnen implantiert? Einen Empfänger. Unsichtbar natürlich. Oder besser so klein, dass man ihn nicht sieht. Vor 5 Jahren. Seither bin ich ein anderer Mensch. Kann nicht mehr aus freien Stücken wählen. Esse Dinge, die ich früher gehasst habe. Blumenkohl. Nie hat mir meine Mutter Blumenkohl gekocht. Jetzt esse ich Blumenkohl. Weil die Geheimdienstleute das so wollen. Er gab mir die Adresse des Zahnarztes. Ich rechnete damit, dass es den Mann gar nicht gab, stellte aber erstaunt fest, dass die Praxis Morgenrot tatsächlich existierte. Ich betrat das Haus und wurde in den Praxisräumen von einer jungen Frau empfangen, für die ich den einen oder anderen Zahn geopfert hätte. Haben Sie einen Termin? Nein, aber ein dringendes Bedürfnis. Ein Notfall? Sozusagen. Ich habe mich in Ihre Schneidezähne verliebt. Meine Schneidezähne sind alle schon vergeben. Das ist bedauerlich. Sie sehen aus, als könnten Sie jeden Schmerz lindern. Sie haben Schmerzen? Mal sehen, vielleicht lässt sich da etwas machen. Sie lächelte ein Lächeln, das selbst die hartnäckigste Plaque zum Verschwinden gebracht hätte. Als sie aufstand und meinen Arm berührte, glaubte ich, einen leichten elektrischen Schlag zu verspüren, was vermutlich am Teppich lag, über den sie auf mich zuschwebte. Sie führte mich in einen kleinen Raum, der wie eine Zahnarztpraxis ausgestattet war. So, entspannen Sie sich, gleich wird der Schmerz vorbei sein. Das Bett ist ein bisschen schmal, aber für zwei wendige Menschen wie uns sollte es genügen. Möchten Sie Musik hören? Danke, aber ich bin mehr der zupackende und weniger der romantische Typ. Haben Sie Herzprobleme oder Kreislaufbeschwerden? Noch nicht, aber wenn Sie so weitermachen, wird mein Blutdruck ins Unermessliche steigen. Champagner kann ich leider keinen anbieten. Das macht nichts, wir können ja nachher noch in eine Bar gehen. So, dann werde ich jetzt noch die Latex-Handschuhe holen. Latex? Ja, meinetwegen. Aber solch moderne Spielarten sind nicht unbedingt mein Ding. Und dass sie mir nicht davonrennen. Jede ihrer Bewegungen war eine Augenweide. Ich fragte mich, weshalb mir das Schicksal nie eine Sprechstundenhilfe in mein Büro gebracht hatte. Ich schloss die Augen und stellte mir schöne Dinge vor. Als ich sie wieder öffnete, staunte ich nicht schlecht. Ah, ist Klingen wie zahnkrank. Was tun Sie da? Wo ist der Engel von vorhin? Oh, oh, sehen Loch groß wie Tunnel. Ah, und Wurzeln müssen weg. Der Einzige, der hier weg muss, bin ich. So Notfall, ich reparieren. Nichts wird repariert. Du Spritze oder Tapfer? Weder noch Buche weg, sonst schlag ich aus. Ja, nicht müssen Angst haben. Ich gut machen alle Zahn neu für 3000 Dollar. Ich keine Dollar, ich fremden Polizei. Polizei? Ja, ich nur Scherz, ich nicht arbeite. Ich Tourist. Weg mit dem Bohrer. Na, wie macht sich unser Notfall? Ihnen werde ich gleich die Latexhandschuhe stramm ziehen. Was ist los? Hat er einen Fehler gemacht? Na, ich nicht Fehler, ich Tourist. Schon gut, Milosch, ich werde das in Ordnung bringen. Sie lächelte unwiderstehlich und bot mir an, mit mir zusammen an einem gemütlichen Ort einen Kaffee zu trinken. Ich zeigte mich gnädig. Wir landeten in einem Café, in dem offenbar gerade die ältesten Damen der Stadt auf ihre Gesundheit anstießen. Ich mag diese alten Frauen. Später möchte ich auch einmal so sein. Hier sitzen, Kaffee trinken und tratschen. Und ich dachte, sie lieben Freiheit und Abenteuer. Das denken alle Männer. Dabei suche ich nach etwas Solidem. Apropos solide, was ist in der Praxis los? Dieser Mann dürfte kaum Dr. Morgenroth sein. Er vertritt ihn nur. Dr. Morgenroth ist in letzter Zeit oft weg. Milosch ist gut, auch wenn er etwas grobschlächtig aussieht. Und natürlich ist es nicht ganz legal, weil Milosch hier nicht praktizieren dürfte. Und das Ganze ist Morgenroths Idee. Kann ich auf Ihre Verschwiegenheit zählen? Nur, wenn wir nachher gemeinsam auf die Damentoilette gehen. Ganz unter uns. Ihre Zähne sehen tatsächlich schlecht aus. Sie sollten sich eine Offerte machen lassen. Wir machen nämlich auch Gesamtsanierungen. Ich bin aber keine alte Hütte. Darf ich mir mal Ihre Eckzähne ansehen? Ich öffnete den Mund und sie inspizierte die noch vorhandenen Eckzähne. Die Damen an den Nebentischen ließen die kleinen Löffel in ihre Tassen fallen. Doch als aus der vermeintlichen Kussszene nichts wurde, atmeten sie erleichtert auf. Die Zahnarztgehilfin schaute auf ihre kleine Armbanduhr und machte sich eilig aus dem Café. Die Bedienung war sofort zur Stelle und nannte mir einen Betrag, mit dem ich in meinem Büro 2 Monate lang Kaffee brühen konnte. Ich jammerte, aber es half nichts. Wenig später stand ich einer richtig trüben Tasse gegenüber. Na, Maloney, haben Sie noch keine Invalidenrente beantragt? Ich habe gelesen, dass es immer mehr Scheininvalide gibt, die den Sozialstaat ausnützen. Einer meiner Nachbarn glaubt, dass ein anderer Nachbar sich von einem Zug ein Bein wegtrennen ließ, nur um eine Rente zu kassieren. Der Mann glaubt, dass der Invalide das Bein eingefroren hat und es wieder annähen lässt, wenn er die Rente auf sicher hat. Apropos einfrieren, Maloney, ich glaube, wir haben da etwas für Sie. Morgenroth, sagten Sie. Genau, Zahnarzt. Ist er Aktenkunde? Nummer 14, Maloney. Er liegt an 14. Stelle? Wie viel Verbrechen muss man begehen, um in der Rangliste so weit nach vorn zu kommen? Üble Sache, Maloney. Er liegt als Nummer 14 in der Pathologie. Morgenroth ist tot. Allerdings, Maloney, wurde heute früh tot in seinem Wagen aufgefunden. Er hat eine Schusswunde in der Brust. Ich dachte an die schöne Sprechstundenhilfe und an den nicht ganz legalen Mann aus dem Ostblock, sagte aber nichts, da ich nicht wollte, dass die schöne Frau von einem Überfallkommando der Polizei verstümmelt, erschossen oder einfach nur verhaftet wurde. Hier haben wir ihn, Morgenroth Stefan, geboren. Moment mal. Dieser Teddybär soll Zahnarzt gewesen sein. Das ist wieder typisch, Maloney. Diese Pathologen haben einen seltsamen Humor. Sind übrigens alle an einem Kongress in Wien, haben vermutlich eine Leiche zu Studienzwecken mitgenommen. Kann aber auch sein, dass sie den Morgenroth in ein anderes Fach gelegt haben. Nur so zum Spaß. Der sieht schon eher wie ein Zahnarzt aus. Das ist er, Maloney. Schuss ins Herz aus unmittelbarer Nähe. Der Mann wurde in seinem eigenen Wagen erschossen. Keine Zeugen. Kannten Sie ihn? Nicht direkt. Wo stand der Wagen, als die Leiche gefunden wurde? An einem Waldrand außerhalb der Stadt. Sieht aus wie eine Exekution. Vielleicht gehört er zu den Zahnärzten, die zu hohe Tarife verlangen. Zahnärzte sind Halsabschneider, das ist seit längerem bekannt. Ich kenne aber auch sozial engagierte Zahnärzte, Maloney. Einer hat einem Obdachlosen kürzlich einen Zahn geschenkt. Occasion. Toll, was man heute mit Implantaten machen kann. Die Zähne sehen aus wie echt. Ich fragte ihn, wie hilfreich ein einzelner Zahn im Mund beim Verzehr von Nahrungsmitteln sein könne. Er aber schaute andächtig auf die Leiche und erzählte, dass der Zahnarzt nur eine Frau, aber keine Kinder hinterlassen habe. Ich rief unterwegs die Auskunft an und saß schon bald Frau Morgenroth gegenüber. Es ist noch immer unfassbar für mich. Gestern Abend machten wir noch Pläne für eine Reise nach Barcelona. Und jetzt ist mein Mann tot. Und ich muss umbuchen. Das ist natürlich bedauerlich. Ging Ihr Mann gestern Abend noch weg? Nein, aber das sagte ich Ihren Kollegen schon. Er fuhr heute früh zur Arbeit, ist aber offenbar nie dort angekommen. Ich glaube, er wurde entführt. Vielleicht wollten die Täter ein Lösegeld erpressen. In den Medien wird ja immer wieder darüber berichtet, dass Zahnärzte zu viel Geld verdienen. Dabei fuhr mein Mann nicht einmal einen Porsche. Und ich begnüge mich auch mit einem Kleinwagen. Wussten Sie, dass Ihr Mann eine Aushilfe in seiner Praxis angestellt hat? Eine Aushilfe? Ja. Nein. Nathalie ist doch tüchtig. Zuerst war ich ja ein wenig eifersüchtig. Aber mein Mann hat mir versichert, dass er mit so jungen Dingern nichts anfangen kann. Die Aushilfe ist männlich und Zahnarzt. Aha. Ja, davon weiß ich nichts. Er hat mir zu Hause nur ab und zu Röntgenbilder von besonders schönen Zahnstellungen gezeigt. Sonst hat er wenig über seine Arbeit gesprochen. Kennen Sie einen Herrn Morger? Daniel? Wird er verdächtigt? Sie kennen ihn. Daniel ist mein Ex. Er tickt nicht richtig. Er glaubt, dass ich ferngesteuert werde. Er hat meinem Mann monatelang böse Briefe geschrieben. Aber ich glaube nicht, dass er zu einem Mord fähig wäre. Nein, nein. Zudem ist es jetzt schon 5 Jahre her, seit ich ihn verlassen habe. Er hat mir damals meinen Mann als Zahnarzt empfohlen. Haben Sie Daniel verhaftet? Sie reagierte ungehalten, als ich ihr erzählte, dass ich kein Polizist bin, sondern einen anständigen Beruf ausübe. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief meinen Klienten an. Eine Stunde vor Mitternacht erschien er. Das ist fantastisch. Das haben Sie toll gemacht. Benötigen Sie ein Alibi? Ich kann Ihnen eins geben. Ich habe Morgenroth nicht umgebracht. Macht nichts. Hauptsache, er ist tot. Die Polizei wird schon bald auf Sie als Hauptverdächtigen kommen. Auf mich? Aber warum denn? Weil Sie seit 5 Jahren Ihrer Ex-Frau nachtrauern, die sich in Morgenroth verguckt hat. Und weil Sie ihn seit Jahren belästigen und beschuldigen, für fremde Mächte zu arbeiten. Aber das stimmt. Was glauben Sie, weshalb er ermordet wurde? Wenn Sie es nicht waren, muss es jemand vom Geheimdienst gewesen sein. Er wurde ausgeschaltet. Aber die Macht über mich und meine Ex-Frau haben die immer noch. Weshalb lassen Sie sich nicht einfach alle Zähne ziehen, um das gefährliche Implantat loszuwerden? So einfach geht das nicht. Das Implantat wandert langsam durch den Körper. Ich werde untertauchen. Schicken Sie mir eine SMS, wenn Sie sich mit mir treffen möchten. Und was ist mit meinem Honorar? Den Vorschuss dürfen Sie behalten. Mehr kriegen Sie aber nur, wenn Sie die Verschwörung aufdecken. Das war immerhin etwas. Mein Instinkt sagte mir, dass der Tod des Zahnarztes weniger mit Implantaten als vielmehr mit Hormonen zu tun hatte. Vor allem jenen Hormonen, die ausgeschüttet werden, wenn gewisse Sprechstundenhilfen in der Nähe sind. Deshalb besuchte ich am nächsten Morgen die Praxis von Morgenroth. Haben Sie wieder Zahnschmerzen? Nein, aber ich staune. Der Chef ist tot, aber die Angestellte verzieht keine Miene. Ich habe heute Morgen kaukasischen Trauertee getrunken. Und der hilft? Natürlich hilft er. Yoga hilft ebenfalls. Ohne Yoga wäre ich auch nie über den Verlust meiner Jugend hinweggekommen. Sie haben Ihre Jugend verloren? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schmeicheln nützt nichts. Ich stehe nämlich schon ein wenig unter Schock, auch wenn man mir das nicht ansieht. Kann ich mal kurz mit der Aushilfe sprechen? Milos? Der ist abgereist gestern Nacht. Ich glaube, Sie haben ihm Angst gemacht. Jetzt, da Morgenroth tot ist, können Sie es mir ruhig sagen. Hatten Sie etwas mit dem Bohrer? Ich und der Doktor? Ja. Wo denken Sie hin? Er liebte seine Frau abgöttisch. Auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann. Ich meine, rein optisch sieht sie zwar ganz gut aus, Aber sie ist nicht mehr die Jüngste. Rein optisch sind sie ein Goldstück. Was aber passiert, wenn man die Augen schließt? Dann werde ich unbezahlbar. Sie flirten vermutlich sogar mit dem Tod, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Aber wie ich schon sagte, ich mache mir nichts aus Affären und Abenteuern. Ich liebe es solide. Ich flirte mit den Männern, um Ruhe vor ihnen zu haben. Würde ich nicht flirten, würden sie mich erst recht bedrängen. Männer sind nämlich ein wenig beschränkt. Danke, danke, ich werde das den Männern ausrichten. Sie sind natürlich nicht beschränkt, aber sie haben schlechte Zähne. Männer mit schlechten Zähnen sind nicht solide genug für mich. Weshalb war Morgenrot gestern Morgen nicht in der Praxis? Er war in letzter Zeit öfter weg. Er hat sich verändert. Er hatte so ein Glänzen in den Augen. Manchmal dachte ich, er nimmt Drogen. Vielleicht wurde er deshalb ermordet. Was geschieht jetzt mit der Praxis? Dr. Schultes wird sie vorläufig übernehmen. Sie strahlte, als sie den Namen sagte. Vermutlich trank Schultes ebenfalls kaukasischen Trauertee, hatte vorzügliche Zähne und war so grundsolide, dass sie ihn in ihre nächtlichen Gebete mit einschloss. Ich fuhr ins Polizeipräsidium. Ein Mann mit strahlend weißen Zähnen war gerade dabei, eine Aussage zu machen. Hess, sagten Sie, ist Ihr Name? Schult. Hess. Jan Schultes, ich bin Zahnarzt. Moment mal, Zahnarzt, sagten Sie. Da war doch kürzlich etwas. Kühlfach 14, waagerecht, Morgenrot, wurde gestern ermordet aufgefunden. Genau, Maloney. Sobald die Pathologen vor Ihrem Kongress zurück sind, wissen wir mehr. Also Sie müssen diesen Morger verhaften, das ist ein Spinner, er hat Morgenrot gehasst. Und Sie übernehmen jetzt seine Praxis? Ach, nur vorübergehend. Naja, ich könnte mir allerdings vorstellen, seine Angestellte zu übernehmen. Das überrascht mich nicht. Die junge Dame dürfte jede Zahnarztpraxis bereichern. Ja, sie sieht nicht nur gut aus, sie ist auch pflichtbewusst und sie kann einen ganzen Satz fehlerfrei schreiben. Wer von den Jungen kann das heute noch? Sie nannten vorhin einen Namen. Morger, Daniel Morger. Er hat Morgenrot seit Jahren gedroht. Weil diese ihm die Frau ausgespannt hat. Der Reihe nach. Geburtsdatum, Sternzeichen, Schuhgröße. Ja, aber ich bitte Sie, woher soll ich die Schuhgröße von dem Mann kennen? Sehen Sie, wenn Sie schon jemanden beschuldigen, sollten Sie sich vorher besser informieren. Neben dem Wagen wurden Fußspuren gefunden. Größe 43. Wir haben die Spuren fotografiert und eingescannt. Unser Computer hat bereits ein Täterprofil erstellt. Hier. Ja, aber das ist Zinedine Zidane, ein berühmter Fußballer. Genau, und was für Schuhe trägt dieser Mann? Privat oder auf dem Fußballplatz? Turnschuhe. Der Täter trug Turnschuhe. Die gleiche Marke, mit der dieser Zinedine Fußball spielt. Als ich wieder in meinem Büro war, rief mich mein Klient aus Rom an. Er schilderte mir ausführlich das schöne Wetter und die noch schöneren Signoras und war hocherfreut darüber, dass nach dem Tod des Zahnarztes sein angebliches Implantat an Wirkung zu verlieren schien. Ich verbrachte einen Tag in meinem Büro und machte mir Gedanken darüber, wer vom Tod des Zahnarztes profitieren konnte. Die Liste war lang. Doch an erster Stelle stand naturgemäß die Ehefrau und an zweiter der Zahnarzt, der die Praxis und die schöne Assistentin übernehmen konnte. Ich nahm mir vor, die beiden im Auge zu behalten. Mein Mann soll ein Verhältnis mit diesem jungen Ding gehabt haben? Ja, das ist absurd. Wieso soll das absurd sein? Mein Mann machte sich nichts aus jungen Frauen. Als er 17 war, hat er sich in eine Opernsängerin verliebt, die seine Großmutter hätte sein können. Sie könnten nicht einmal seine Mutter sein. Er war 5 Jahre jünger als ich. Aber das tut nichts zur Sache. Ganz unter uns. Meine Mutter war eine größere Gefahr für mich als jede 20-Jährige. Ja, was glauben Sie, weshalb er sich auf Implantate spezialisiert hat? Vermögende und gut aussehende ältere Damen wollen heute kein ordinäres Gebiss mehr. Nein, nein, sie wollen Implantate. Dann könnte es sein, dass der Ehemann einer dieser gut aussehenden älteren Damen ihren Mann ermordet hat. Natürlich könnte das sein. Ja, aber weshalb überlassen Sie die Ermittlungen nicht der Polizei? Weil die darauf spezialisiert sind, Kreuzworträtsel zu lösen und nicht Morde aufzuklären. Kreuzworträtsel, oh, ich liebe Kreuzworträtsel. Je schwieriger, umso besser. Ich habe sogar schon eigene Kreuzworträtsel erfunden. Ja, ja, das ist gar nicht so einfach, glauben Sie mir. Vor allem, wenn das Schema vorgegeben ist. Oh, soll ich Ihnen eines der Rätsel zeigen, ja? Ehe ich ablehnen konnte, hatte sie auch schon ein Album in der Hand, das voll war mit selbstgemachten Rätseln. In meinem Büro trank ich einen großen Whisky, ehe ich meinen Klienten anrief. Er war aus Rom abgereist, weil er Sehnsucht nach dunklem Schweizer Vollkornbrot hatte. Ich traf ihn in einer Bäckerei. Ohne Vollkornbrot kann ich nicht leben. In Italien gibt es zwar auch welches, aber nicht das Walliserbrot. Für dieses Brot würde ich sogar ins Gefängnis gehen. Vermutlich bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig. Es spricht nämlich noch immer eine Menge gegen Sie. Ich bin wieder ein freier Mensch. Seit Morgenbrot tot ist, hat die Wirkung der Fernsteuerung nachgelassen. Jetzt kann ich wieder zu meiner Frau zurück. Ich bezweifle, ob das eine gute Idee ist. Warum nicht? Wenn sie auch nicht mehr ferngesteuert wird, kann unsere Liebe neu entflammen. Morgenrot war offenbar tatsächlich in ihre Ex-Frau vernarrt. Das ist doch ganz normal. Sabine ist ein Goldschatz. Warum aber hatte er nicht gesagt, dass er tagelang nicht in der Praxis war? Warum wohl? Er hat für den Geheimdienst gearbeitet. Sie verheimlichen mir etwas. Ich? Sie haben Morgenrot beobachtet. Wieso sollte ich? Weil Sie ihn hassten. Er hat mich den finsteren Mächten ausgeliefert. Und das wollten Sie ihm einzahlen. Also gut, ich gebe es zu. Sie haben Morgenrot umgebracht. Ach was, es ist alles ganz anders. Ich habe meine Ex-Frau beobachtet. Tatsächlich? Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich wollte wissen, was sie so macht den ganzen Tag. Und was macht sie? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, habe keine Geduld. Aber ich habe gesehen, wie Morgenrot sie beobachtet hat. Der Zahnarzt hat seine eigene Frau beobachtet. Ja. Das erklärt einiges. Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Er hat sich freigenommen, um seine Frau zu beobachten. Warum wohl? Sie meinen, er wollte sich vergewissern, dass die Fernsteuerung noch funktioniert. Blödsinn. Er vermutete, dass sie fremdging. Fremdging? Mit mir? Er wunderte sich und ich überlegte. Wenn Frau Morgenrot ein Verhältnis hatte und ihr Mann das entdeckte, dann gab es zwei mögliche Tatverdächtige. Frau Morgenrot und der große Unbekannte. Doch der große Unbekannte kam nur in Romanen vor. Im richtigen Leben war es der Nachbar, der Sportkamerad oder der Freund des Hauses. Ich tippte auf Letzteres. Das sieht aber schlecht aus. Das sagte Milos auch. Milos, Sie waren im Osten bei einem Zahnarzt? Milos war hier in dieser Praxis. Hier, das kann nicht sein. Doch, doch, er vertrat Morgenrot, wenn dieser seine Frau beschattete. Morgenrot hat eine Frau beschattet? Beschattet tagelang. Davon hat er mir nie etwas erzählt. Mit gutem Grund. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben ein Verhältnis mit Frau Morgenrot. 18.000, würde ich sagen. Die Behandlung dauert etwa 5 Monate, danach sehen Ihre Zähne wieder wie neu aus. Doch für diesen Betrag kann ich mir im Ausland einen eigenen Zahnarzt kaufen. Ja, bitteschön, fahren Sie nach Ungarn oder Tschechien, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen Fotos zeigen von Patienten, die das auch taten. Ihre Zähne waren danach total ruiniert. Und was ist mit Frau Morgenrot? Ihre Zähne sind zum Anbeißen. Was Sie natürlich sofort gemacht haben. Doch, es reicht. Auf Patienten wie Sie kann ich gerne verzichten. Er wies mir die Tür und ich schaute mich nach der schönen Sprechstundenhilfe um. Sie war in Terminpläne vertieft und würdigte mich keines Blickes. Bei der Polizei erntete ich mehr Aufmerksamkeit. Die Pathologen sind aus Wien zurück und wir haben neue Erkenntnisse, Maloney. Lassen Sie mich raten. Der Täter ist männlich und er kann mit einem Bohrer umgehen. Der Tote hatte einen ihrer Berufskollegen engagiert, um hinter seiner Frau herzuschnüffeln. Scheinbar ohne Resultat. Das kommt davon, wenn man irgendeinen Privatdetektiv engagiert. Egal, Maloney. Ein Nachbar von Jan Schultes hat auf einem Foto Frau Morgenrot als jene Frau identifiziert, die in der Wohnung von Schultes ein- und ausgeht. Die Frau ist intelligent. Sie sucht sich einen neuen Zahnklempner und erspart sich dadurch hohe Zahnarztrechnungen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Jetzt bringen sich die Zahnärzte schon gegenseitig um. Oder war es die Ehefrau? Wir werden die beiden verhören, bis die Zähne klappern. Früher oder später wird einer der beiden im Mord gestehen. Ich erzählte meinem Klienten die freudige Botschaft. Er holte ein Manuskript, das mindestens 1000 Seiten dick war, in dem er genau beschrieben hatte, weshalb die Zahnärzte dieser Welt mit den Geheimdiensten dieser Welt zusammenarbeiteten. Ich las das Buch nicht, erfuhr aber aus der Zeitung, dass Schultes des Mordes an seinem Zahnarztkollegen Morgenrot angeklagt wurde. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Zahn um Zahn